Erster König Hiskia wurde sehr krank. Er sollte sterben. Der Prophet Jesaja kam zu ihm. Er sagte, Gott spricht, du wirst sterben. Zweiter Hiskia drehte sein Gesicht zur Wand. Er betete zu Gott. Dritter er sagte, Gott, ich war dir immer treu. Ich habe getan, was dir gefällt. Hiskia weinte sehr. Vierter dann sprach Gott zu Jesaja. Fünfter Gott sagte, geh zu Hiskia. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich gebe dir 15 weitere Jahre zu leben. Sechster ich werde dich und die Stadt retten. Der König von Assyrien wird euch nicht besiegen. Ich werde die Stadt schützen. Siebter Gott gibt dir ein Zeichen. Du sollst wissen, Gott wird tun, was er gesagt hat. Achter der Schatten auf der Sonnenuhr wird zurückgehen. Er wird 10 Stufen zurückgehen. Die Sonne ging 10 Stufen zurück. Neunter dies ist ein Lied von König Hiskia. Er war krank und wurde wieder gesund. Zehnter ich dachte, ich muss sterben. Meine Lebenszeit ist zu Ende. Ich werde nicht mehr leben. Elfter ich dachte, ich werde Gott nicht mehr sehen. Ich werde keine Menschen mehr sehen. Ich werde im Land der Toten sein. Zwölfter mein Leben ist wie ein Zelt. Es wird abgebaut. Mein Leben ist wie ein Faden. Er wird abgeschnitten. Du machst mein Leben schnell zu Ende. Dreizehnter ich rief um Hilfe. Es war, als ob ein Löwe meine Knochen zerbricht. Du machst mein Leben schnell zu Ende. Vierzehnter ich machte Geräusche wie ein Vogel. Meine Augen sahen zum Himmel. Ich sagte, Gott, ich bin in Not. Hilf mir. Fünfzehnter was soll ich sagen? Gott hat gesprochen und gehandelt. Ich werde meine Jahre in Frieden leben. Mein Herz war traurig. Sechzehnter Herr, du gibst Leben. Du machst mich gesund. Du lässt mich wieder leben. Siebzehnter ich hatte viel Leid. Aber du hast mein Leben gerettet. Du hast meine Fehler vergessen. Achtzehnter die Toten danken dir nicht. Der Tod lobt dich nicht. Die Menschen im Grab warten nicht auf dich. Neunzehnter nur die Lebenden danken dir. Ich danke dir heute. Ein Vater erzählt seinen Kindern von deiner Güte. Zwanzigster Gott ist bereit, mir zu helfen. Wir wollen Musik machen. Wir wollen Gott im Tempel loben. 21. Jesaja sagte, bringt Feigen. Legt sie auf die Wunde. Dann wurde Hiskia gesund. 22. Hiskia fragte, was ist das Zeichen? Ich will zum Haus Gottes gehen.